Mit einer Kühnheit und Gelassenheit werden hier tiefsinnige Ausdeutungen und Subsumptionen hingeschmissen, wird Gelehrsamkeit aus allen Ecken und Enden zusammengekratzt und in seltsame Verbindung gebracht, dass der Deutsche ob solcher Fülle des Stoffes, solcher profunden Allwissenheit in Ehrfurcht erschauert, nicht ahnend, dass das Zusammenschwätzen und Aneinanderkoppeln von Unvereinbarkeiten nichts mit der Zusammenschau ergründenden Einblicks, wahren, wesenhaftes erfassenden Geistes zu schaffen hat. Und so lässt sich denn der unglückselige Deutsche durch dick und dünn, verdutzt, verblüfft, aber doch mit fortgerissen entführen und erwacht nach langem sich hineinvertiefen in unsinnige Tiefsinnigkeiten mit totem Blicke, mit blödem, aller fassenden Kraft beraubten und verwirrten Schädel, und der freimaurerisch-zionistische Zweck ist erreicht. Der deutsche Mensch hat seine fassenden Fähigkeiten an einen irrsinnigen Wirrwarr entlebendigten Gedenkes verzettelt und verschwendet und ist wunsch- und plangemäß unfähig geworden, mit verbrauchtem und geradezu zerstörten Kräften noch irgendwelche eindeutig festfassende Geistesarbeit zu leisten. Wird man von uns, die wir den wahren Sinn dieses Buches besser kennen als es der Gaunerbande, die seine Abfassung und Lancierung wohl in gemeinsamen Sitzungen und Beratungen voll grinsender Überlegenheit ausgetüftelt hatte, lieb sein mag, ernstlich verlangen, dass wir uns mit seiner abgründigen Weisheit noch irgend näher befassen? Bedarf es noch der Erwähnung, dass ein Untergang, der als Notwendigkeit bewiesen wird, mit psychagogischer Sicherheit eintreffen muss, wenn diejenigen, denen er bewiesen wird, daran glauben, schon gar, wenn sie entartet genug sind, dieses Durcheinander, dieses Denkchaos, diese Verschrobenheit als Beweisführung zu akzeptieren, statt es a limine als das abzuweisen, als was es für den hellsichtigen, durch gehäuften Wissenswust nicht eingeschüchterten, nach wenigen Blättern erkannt werden muss, als der erbärmlichste, frechste und schamloseste Schwindel, als die unflätigste geistige Unzucht, die je noch einem blödsinnig und stumpfhörig gewordenen Volke vorzugaukeln und vorzuschwatzen versucht worden ist. Der Deutsche ist noch immer so kindlich und ahnungslos, dass er willkürlich zusammengetragenes, aus allen Ecken und Enden wahllos herbeigeschlepptes Material, das vielleicht im Augenblicke des Herbeitragens und Herbeischleppens solchem Forscher zum ersten und vielleicht letzten Male durch die geschäftigen Finger gleitet, für wahres Wissen hält. Solchem Forscher aber ist es gemeiniglich nicht darum zu tun, wahllos willkürliches Material in imponierender Mannigfaltigkeit zusammenzuwürfeln, während es einzig und allein zu wahrem Wissen führen könnte, nur das zu suchen und zu behalten, was einem vorliegenden festen Gedankenkerne sich klärend, erklärend und abrundend angliedert. Wahrlich, wir würden uns schämen, unsere ehrlichen Geisteskräfte zwecklos daran zu verschwenden, erst noch dies alles beweisen zu wollen. Und wenn man uns auf die klare und erkenntnisreiche Schrift Spenglers »Preußentum und Sozialismus«, die, was sehr zu beachten ist, später erschienen war, hinwiese, so haben wir darauf nur Folgendes zu sagen. Hier galt es im Sinne Zions nicht so sehr, die denkenden Fähigkeiten der Gebildeten, der heranwachsenden Jugend und der Studentenschaft zu lähmen und zu verwirren. Hier kam es darauf an, die breiten Massen dafür zu gewinnen, dass Preußentum und Sozialismus untrennbar zueinander gehören. Dass das deutsche Volk vielleicht das einzige unter allen Nationen von wahrhaft sozialen Empfinden und Wollen beseelt ist und doch beseelt werden kann, ist gewiss. Der ungeheure Schwindel aber besteht nun darin, dass soziales Empfinden dem gleichzusetzen gewagt wird, was soeben unter jüdischer Führung und unter der Schwindelflagge jenes politischen Schlagwortes in Preußen zur Herrschaft gelangt war. Da aber war schlichtere Klarheit und eindeutige Überzeugungskraft vonnöten, und so machte nunmehr Herr Spengler seine Sache in diesem Sinne, es dem Leser überlassend, wie er sich mit den Widersprüchen zwischen dieser zweiten Schrift und jenem ersten grundlegenden oder besser gesagt grundentziehenden Buche abfinden werde. Solche Widersprüche aber schaden der Bedeutsamkeit und dem Ernste, den man für einen Denker aufbringt, ganz und gar nicht. Im Gegenteile. gibt dies doch der geistigen Schavrusse, die unsichtbar allgegenwärtig das deutsche Denkvermögen leitet und dirigiert, die prächtigste Gelegenheit, in nicht enden wollenden Kontroversen, scheinbarer Befehdung und Gegensätzlichkeit, sich immer wieder und wieder vor der und für die deutsche Galerie über unseren Meister zu erhitzen. So hatte der Verfasser im Wintersemester dieses Studienjahres Gelegenheit, einer Diskussion über Spenglers Buch an der Wiener Universität beizuwohnen, in welcher unzweideutige Mitglieder unserer Weltschavrusse in scheinbarem Widerstreit gegen Spengler zu Felde zogen, aber doch immer so, dass das Buch als beachtenswert und bedeutsam ununterbrochen im Mittelpunkte der Aufmerksamkeit und des Bedenkens verblieb. Zwar wusste der Verfasser in diesem einen Falle durch den Hinweis darauf, dass die Erkenntnis derartiger Widersprüche die Beschäftigung mit einem Denker nicht hervorzurufen, sondern zu beendigen habe, dass hier der verruchteste bewusste Schwindel getrieben wurde, bei welchem wir alle würden so dumm, als ging uns ein Mühlrad im Kopf herum, den Klugschwätzern und Gedankenjongleuren Einhalt zu gebieten, doch aber gelingt es in den meisten Fällen, die unglückseligen Deutschen zur Abhaspelung und zum Nachschreiten all der unseligen Irrgänge widerstandslos zu verleiten. Und der Uneingeweihte ahnt wohl in den seltensten Fällen, wie oft und wie planmäßig ausgeklügelt sich die Eingeweihten im Schwindel des Pute die Bälle des Dialoges über die Köpfe der gapfenden Versammlung hinweg zuzuschleudern wissen. Dies aber geschieht in planmäßiger Fortführung des mit dem Buche begonnenen Vernichtungskampfes aller Orten, wo sich Deutsche zu gemeinsamen Denken versammeln oder, besser gesagt, unter Zions Oberleitung versammelt werden.